Dritter Brief. Die Geschichte von der toten Welt. Liebe Vanessa, heute Morgen bei der Vorbereitung auf die Achtsamkeitsmeditation habe ich aus dem Fenster geschaut und durch eine Lücke in den dunklen Fichten am unteren Ende der Wiese den zugefrorenen weißen See und am jenseitigen Ufer wieder den Saum dunkler Bäume gesehen. Das hätte eine ziemlich düstere Szenerie sein können, nichts als schwarz und weiß. Aber während ich noch schaute, erschien gleich über den Bäumen ein tiefrotes Glühen am Horizont. Das Glühen nahm zu, bis es die Spitze eines goldenen Kreises war, und dann erhob sich dieser Kreis langsam über die Baumlinie. Ich empfand eine tiefe, stille Freude und sagte: Die Sonne geht auf. Die Sonne, die Bäume, der See, es war etwas so Warmes und Lebendiges darin. Mein Fühlen dehnte sich hin zu ihnen. Ein stilles, weiches, sanftes Gefühl. Und die Sonne und der See und die Bäume begegneten meinem Fühlen. Etwas schwang dort mit, trat in Resonanz mit mir. Wir waren zusammen dort. Es war die gleiche Gefühlsqualität, wie ich sie im vergangenen Frühling hatte, als ich im Staudenbeet Rosenstöcke pflanzte. Weißt du noch, wie ich mit den drei Rosenstöcken nach Hause kam und sie mit ihrer ganzen Stachlichkeit verzückt im Arm hielt, als wären es meine eben geborenen Kinder? Ich hatte noch nie Rosen gepflanzt und wusste nicht so recht, wie ich es anfangen sollte. Also habe ich die Rosen gefragt. Und immer, wenn ich dann später zu ihnen hinging, hatte ich das Gefühl, als käme mir etwas entgegen. Was war das? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass etwas, ein Gefühl, von den Rosen zu mir und von mir zu den Rosen hinstrahlte. Wir haben auf der Ebene des Fühlens kommuniziert. Und genau diese Art der Kommunikation, Gefühlskommunikation oder Gefühlsbewusstsein oder Seelenkommunikation, kann ich auch mit Kater Peter oder mit dir oder deiner Mama haben, wenn wir still dasitzen und nicht sprechen. Natürlich ist die Kommunikation mit dir oder Mama komplizierter als die mit den Rosen. Und wenn wir zu reden anfangen, ist diese Kommunikationsebene schnell verschwunden, weil sie sich so schwer in Worte kleiden lässt. Worte sprechen hauptsächlich die Oberfläche der Dinge an und können tiefere Gefühlsschichten nicht wiedergeben, außer vielleicht in wirklich großer Dichtung. Um aber zum See und den Bäumen vor meinen Fenstern oder zu den Rosen im Garten zurückzukehren. Wenn ich auf der Ebene des Gefühlsbewusstseins aufmerksam bin, öffnet sich etwas in mir. Ich fühle das in der Brust, auf der Höhe des Herzens. Es ist dann, als betrachtete ich die Bäume oder die Rosen durch mein Herz und nicht wie sonst so oft durch mein Gehirn. Und wenn ich so schaue, fühlt es sich so an, als käme von den Bäumen oder Rosen etwas zurück und träte in mich ein. Und ich gebe den Rosen etwas von mir selbst, von ganzem Herzen. Es findet wirklich eine Übertragung von etwas sehr Feinem statt, einer Gefühlsenergie, wie wir sagen könnten. Und zu dieser Übertragung von Gefühlsenergie kann es nur kommen, wenn ich und die Rosen in Harmonie miteinander sind. Wir stehen in Resonanz. Das ist ganz ähnlich, wie wenn du eine Gitarre anschlägst und ganz in der Nähe eine zweite steht. Die zweite Gitarre wird den gleichen Ton von sich geben wie die, die du angeschlagen hast. Das ist Resonanz. Es findet tatsächlich ein Energietransfer von der ersten Gitarre zur zweiten und dann von der zweiten wieder zur ersten statt. Dieses Prinzip der Resonanz findet sich überall im Universum.